Und jetzt darf ich Sie um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten für den Stargast des heutigen Abends. Er ist nicht irgendein Stargast, nein, er ist ein Weltstar, der überall zu Hause ist. Letzte Woche noch war er in Las Vegas und gestern erstes Jahr aus Tokio zurückgekommen. Und dann hat er mich angerufen und gefragt, ob ich nicht irgendwas gegen seinen Jetlag wüsste. Und ich hab gesagt, Mensch, wenn du Lust hast, dann komm doch ins Schaumbad, da sind alle gut drauf. Meine Damen und Herren, jetzt kommt's. Er hat zugesagt. Ich bin froh, Ihnen einen Mann präsentieren zu dürfen, der mehr Showbiss im Finger hat als andere im ganzen Körper. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf Jean-Paul Prüm. Dankeschön, danke, danke, Leute, danke, danke hier. Das ist schön, dass du mir so ein schönes Intro gemacht hast. Ich fühle mich, als Ja, wäre ich beim großen Tommy zu Gast. Bist du? Bin ich, Ich ja. bin der große Tommy und du bist mein Gast. Wie fühlst du dich? Das ist jetzt schon die 52. Folge, in der du zu Gast bist. Ja, ganz gut In eigentlich. meinem Ja, in Podcast. deinem Podcast. Das Schaumbad ist ja auch nach deinem Nachnamen benannt. Ja, wir sollten vielleicht mal einen zusammen machen, einen neuen Podcast. Ja, Den nennen wir dann das Prümbad. Schaumbad und Brümmen, Ja, weil das ist ja der genau, Nachname, das Schaumbad. Ja, fand ich auch ganz gut, dass du mir dieses Intro beschert hast, weil wir nehmen ja heute bei mir auf und wir sitzen an dem Tisch, an dem ich ständig sitze im Moment. Das ist mein Homeoffice-Tisch. Oh. Und hier arbeite ich und deswegen fühlt sich heute der fühlt sich eher mal an wie Arbeit, der Das ist Podcast, eigentlich eher aber Arbeit, ja. jetzt fühlt es sich so richtig an wie Arbeit. Also, ja. Ja, tut mir leid. Ich Ja, macht ja konnte nichts. bei mir in meinem Studio ging nicht, weil ich nicht wollte, weil ich immer in diesem Ja. Haus bin und an diesem scheiß Tisch sitze und deshalb wollte ich mal an einen anderen Tisch. Einer muss in den sauren Apfel Genau. beißen. Nächstes Mal beiße ich wieder in den sauren Apfel. Nee, Ja. du. Ja, Egal. Ja. genau. Nächstes Mal machen wir. Vielleicht besorge ich mir auch ein neues Studio bis nächstes Mal. Das wäre eine Idee. Dann kann man das, dann Cool. hätten wir alle Abwechslung. Ja. Das ist doch gut. Ja. Und vor allen Dingen finde ich ja auch ganz gut, du hast ja damit aufgefangen, dass du mir so einen schönen Wetten, ich habe gedacht, ich laufe in die Stadthalle Böblingen rein. Wetten, das wurde ja immer in so Stadthallen aufgenommen, da Das saß auch Forum immer der Lüneburg. Bürgermeister. Ja, wir grüßen hier den Bürgermeister aus Lüneburg, Herbert Lüneburg. Lüneburg, die heißen ja immer wie ihre Stadt. Das ist so, ja. Ja, der Nopper heißt ja jetzt auch Stuttgart. Nee, die Stadt heißt jetzt Nopper. Ach, wir. Nopper am Neckar. Willkommen zum Schaumbad, der Podcast aus Nopper. Nopper Nord sind wir Ja. hier, oder? Nopper Mitte. Nopper Nord, aber an der Grenze zu Nopper West. Ah, okay. Ja. Jo, cool. Du hast Sachen Ich habe Sachen. zu Ich sagen. möchte dir erstmal einen coolen Witz erzählen. Mal gucken, wie Hm. der bei dir wirkt. Willst du Den ihn mir erzählen oder allen? möchte ich auch unser ZuhörerInnen Okay. erzählen, Also ja. sonst hält mal kurz das Mikro ausgemacht. Nee, ich Okay. erzähle dir mal einfach. Mir kam nämlich der wirklich beste Restaurantname aller Zeiten. Okay. Und zwar Gares für Bares. Ist dein Ernst? Ich hatte mit so einer Reaktion erwartet. Ja. Ja, das von jemandem, den du ganz gut findest, aber der erklärter Erzfeind unseres Freunds André Lux ist hier, Egon Forever André Ja, Lux. Und zwar okay. ist dann Tweet von Donny O'Sullivan, Ja. der tatsächlich OMG, mir kam eben der wirklich beste Restaurantname aller Zeiten, Gares für Bares. Und ich habe gedacht, Da bist du schon drauf gekommen. nee, Schon also tausend andere Leute. er ist halt auch, also das ist wirklich so ein Nichtwitz, also so ein schlechtes Wortspiel, so offensichtlich. Und dann dachte ich so, und damit, der verdient Geld damit. Mit dem Zeug, was er macht. Also. Ja. Und dann habe ich überlegt, ich werde in das Team Lux einsteigen. Also ich werde jetzt auch Donny O'Sullivan als meinen Hassen. Erzfeind Ja? begreifen, nur wegen diesem Tweet. Okay. Ist sein gutes Recht. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Aber Er ich. dachte halt, er ist auf was Lustiges da gestoßen. Und ich habe diesen Tweet zufällig auch gesehen. Der ist auch in meinem Feed untergekommen. Aber ich habe ihn nur mit der Antwort drauf gesehen, dass da schon 1000 Leute drauf gekommen sind. Und mit so einem Screenshot von allen Leuten, die schon Gares für Rares. Ja. Und ich finde halt auch feige, weil mit seinem OMG vorne hat er sich so ein bisschen auch den Sicherheitsschirm noch aufgemacht und kann dann einfach behaupten, ja, dieses OMG vorne, das sollte ja schon ironisch sein. Aber Ja. trotzdem. Also er ist jetzt mein erklärter Feind, aber Okay. das bringt mich auch eigentlich nur zu einer Sache, die wir letzte Folge sehr stark gemacht haben, unser Krokus-Restaurant. Den Kokos-Shop, ja. Und ich habe jetzt mal nachgeforscht. und wir haben ja überlegt, ob Kokosse vielleicht giftig sind. Ja, ja. Und? Alle Teile der Herbstzeitlosen, so heißen sie, enthalten das giftige Alkaloid, klingt erstmal gut. Klingt geil. Klingt ein bisschen wie Alkohol. Kolchicin. Kolchicin. Ja, ist ein ganz schweres Wort. Also wird auf dem C vorne. Ja. Ein erstes Symptom ist ein brennender Mund. Könnte man noch. Wer scharfe Küche, ja, würde man sagen, ist Thai. Und auch heiß, ja, einfach. Je nach Dosis kann es zum Tode durch Atemlähmung oder Kreislaufversagen kommen. Also die Idee mit unserem Kokosladen, also Kokospilzpfanne, ist vielleicht keine gute. Und dann kam mir aber eine andere Idee, weil ich habe eine kostenlose Tüte bekommen, so eine Gimmick-Tüte mit Müsli-Riegeln und so, weil ich an einer Online-Konferenz teilnehme, damit ich auch während der Konferenz essen kann. Ah, die wurde dir zugeschickt. Die wurde mir zugeschickt. Mhm. War ja ganz nett. Und da war aber auch ein Anti-Stress-Ball drin. Mhm. Und da habe ich überlegt, der könnte unsere nächste Geschäftsidee sein. Also das Restaurant mit den Krokussen wird wahrscheinlich nichts. Ja, aber mal ehrlich, wir wären eh zu faul gewesen. Wir wären zu faul gewesen. Ja. Aber dann, ich spiele mit solchen Bällen dann hauptsächlich. Und denke mir dann immer, eigentlich so ein Anti-Stress-Ball auch nur ein Spielzeug, wo Anti-Stress draufsteht. Und dann können das Erwachsene benutzen. Und dann dachte ich, das ist ein Feld, wo Peter und ich wieder total aktiv werden können. Wir verkaufen einfach Kinderspielzeug als Anti-Stress. Ah, okay. Ein Anti-Stress-Bagger zum Beispiel. Ein Anti-Stress-Bagger. Oder kennst du noch diese Gel-Klatschhände, die man so an Scheiben knallen konnte? Oder so, so dieser Slime hier aus der Tube. Weißt du, dieses schleimige Zeug. Ja. Und da müssen wir einfach nur diese Kinderprodukte einkaufen, günstig irgendwo. Und machen dann das Schaumbad-Anti-Stress-Klibber. Gar nicht schlecht, ja. Also einfach bei Alibaba kannst du sowas kaufen aus China. Aber einen Container von dem Scheiß kaufen. Ah, das hat noch billigere Amazon, gell? Alibaba. Ja, genau. Ja. Oder eBay, Amazon, ja, sowas in der Art. Und da kannst du in sehr großen Mengen kaufen. Ja, also ich habe mal von einem gehört, vergünstig, ne? Also, der hat irgendwie Holzzahnbürsten gekauft, ein Stück für 0,1 Cent und verkauft die hier für 19,95. Das ist doch unser Feld. Also genau, wir kaufen so billiges Kinderspielzeug. Ja. Und wir müssen uns, also auch vom ethischen Gesichtspunkt, moralischen Gesichtspunkt aus, müssen wir uns gar keine Sorgen machen, weil wir vergiften ja keine Kinder mehr, indem wir den Anti-Stress-Sticker drauf machen. Benutzen das nur noch Erwachsene. Ja, gute Idee. Also wir kaufen dann auch nur giftige Sachen. Ja, ich gehe mal davon aus, Stereotyp wird so ein billig, also irgendein Plastik-Kunststoff-Verdünnungsmittel wird da schon drin sein, was nicht so gesund ist. Aber macht ja auch nichts, vielleicht machen die Dämpfe sogar noch high. Dann ist es noch mehr Anti-Stress. Also, das ist genial. Ja. Also du würdest mit einsteigen. Ich würde mit einsteigen. Könnte man das jetzt hier announcen, auch ganz offiziell, dass wir bald haben, ihr hört jetzt die, spult nochmal zurück und dann spult einfach immer 5 Minuten vor, damit ihr nicht unsere dunklen Machenschaften wisst, sondern wir announcen jetzt dann auch für unsere ZuhörerInnen ganz offiziell, es wird bald das Schaumbad Anti-Stress Zeug. Wir brauchen noch einen griffigeren Namen, den überlegen wir uns. Das Schaumbad-Anti-Stress-Zeug-Linie. Hm. Finde ich gut. Astrezzoli. Schaumbad-Astrezzoli. Ist griffig. Ja. Es klingt ein bisschen österreichisch. Ja, ich würde eher. Oder Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Mit dem so, Astrezzoli. Astrezzoli. Ja, finde ich gut. Kann man das auch irgendwie auf nördlicher aussprechen? Astrezzoli. Astrezzoli. Ein Astrezzoli. Ja, ist das die Schwedenqualität? Ja. Ich würde gerne zu der Schwedenqualität kommen. Schweden ist nicht bekannt für eine gute Qualität, aber die Schwedenqualität. Doch, Schweden ist doch bekannt. Doch, ja. Schwedenstahl, Volvos. Ikea, ja, stimmt. Ja, ja, aber macht McDonald's, Priel. Aber dann könnte man nämlich darunter noch immer die Schwedenqualität. Die das Schwedenqualität. Ist wahrscheinlich nicht geografisch geschützt auch, der Begriff. Ja, wahrscheinlich nicht. Vor allem, wer interessiert das in Schweden, bitte? Das ist ja, also das interessiert ja einen Scheißdreck. Also damit ist es ja dann auch kein Rassismus, wenn es eh kein Schwein interessiert. Stimmt, ja. Das ist so wie, wenn wir GEMA-Musik klauen, kriegt ja eh kein Schwein mit. Deshalb ist es nicht verboten. Ah, ja. Da, da, da, da, ja, ich weiß gar nicht, worauf du anspielst. Es waren 6 Sekunden, ich glaube, das ist noch erlaubt. Ja, 6 Sekunden, ich glaube, 20 Sekunden sind so. Ich habe mal gehört von 4, aber ich, okay, keine Ahnung. Na, macht ja auch nichts. Macht überhaupt nichts. Ja, cool, also tut mir leid, dass mit dem Krokusladen dann doch wahrscheinlich nichts geworden ist. Ja, ist nicht schlimm. Ja. Ich würde aber noch eine Bedingung hätte ich für unser Geschäftsmodell. Ich möchte das für billiger verkaufen, als wir es einkaufen. Ach, du bist ja jetzt auf deinem antikapitalistischen Trip gegen Kapitalismus. Muss ich die Leute auf der anderen Seite der Leitung auch mal abholen? Peter ist jetzt harter Kommunist. Kommunist, ja. Ich bin jetzt Kommunist. Ja. Weil du hattest ja lange Zeit einen anderen Ruf, dieses waffenliebende. Ja, aber man kann ja trotzdem Kommunist sein. Mal über Hitler sein. Reden wollen. Lenin hatte auch geile Knarren. Hitler wird jetzt wahrscheinlich in unserem Podcast von Stalin abgelöst. So. Stalin, ja. Stalin, der war ja auch ganz schlimm. Der war ja auch ganz schlimm. Geht es dir auch so, wenn du an Karl Marx denkst, dass du dir den immer mit rotem Bart vorstellst? Wenn ich mir Karl Marx vorstelle, der hatte ja keinen roten Bart. Aber ich stelle mir Karl Marx immer mit rotem Bart vor. Gibt es von dem Farbfotos? Nee, aber du siehst, dass er eher blond-gräulich war, sein Bart. Ja, grau halt, aber vielleicht auf dem Schwarz-Weiß-Foto. Vielleicht ist es ja, ja, aber ich stell mir den mit hellroter so, Ton gewesen. Nee, ich stelle mir den halt mit einem Knatsch, also wie so ein gefärbt roter Bart. Ah, okay. Bei Karl Marx denke ich immer, der hat einen roten Bart gehabt. Ja, genau. Ja, wegen. Daher kommt vielleicht auch das linke politische Spektrum wird rot oder Kommunisten genau, wird rot genannt. Genau, das wurde einfach nach Karl Marx Bart. Nach Karl Marx Bart, ja. Ah, okay. Ja, weil ich musste mich jetzt entscheiden. Ich kriege nämlich, meine Timeline verwirrt mich etwas. Der Google-Werbealgorithmus, der mich belästigt. Ich hatte wirklich Goldman Sachs-Werbung, irgendwie Aktienhandel, tralala. Und der nächste war irgend so ein ultra-kommunistisches, ultra-linkes Publikationsblatt. Okay, du wirst also vor die Wahl gestellt jetzt, wo du... Ja, ich weiß nicht. Ja. Entweder Google ist verwirrt oder ich bin verwirrt. Und ich habe mich jetzt halt entschieden für den Kommunismus. Finde ich auch, bevor du in die Hoffinanz einsteigst und neoliberales Arschloch wirst. Ja, genau. Ich glaube, ich kann besser mit einem Kommunisten den Podcast machen. Ja, ich bin ja jetzt auch Spekulant. Okay. Also ich habe jetzt einen Parkplatz. Ach so, okay. Ich habe mir einen Parkplatz gemietet, habe aber kein Fahrzeug, das ich da drauf stelle. Deshalb werde ich den wieder vermieten. Und ich dachte mir, mache ich jetzt Kohle damit? Also vermiete ich ihn für teurer oder billiger, als ich dafür bezahle? Und das ist jetzt die Wahl zwischen Goldman Sachs und diesem kommunistischen, ultralinken Blatt. Wie vermiete ich meinen Parkplatz? Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den billiger zu vermieten. Das ist sehr gut. Ich würde dich auch dazu anhalten, auch ganz ohne Eigennutz. Du könntest ja auch hier in Stuttgart einfach, hier in Nopper, Entschuldigung, ich habe noch immer den alten in Namen. Nopper, ja. Hier in Nopper ein paar Wohnungen mieten. Ich würde dann mich auch als Mieter anbieten. Also wenn du mir die Wohnung dann halt, ja, also wenn die so eins, mittlerweile kosten Wohnungen wahrscheinlich, eine normale Wohnung schon 1,6 oder so, vermute ich mal. Ja. Zumal seitdem die Stadt Nopper, da muss man auch weniger Buchstaben hinter die Postleitzahl schreiben. Stimmt, ja. Ja. Und da die dann einfach weiter vermietest für einen halben Preis oder so. Dann würde ich mich als Mieter anbieten. Mache ich jetzt. Ja. Okay, cool. So setze ich den Kommunismus durch. Und aber wir wollen da auch sehr egalitär sein, gell? Also wäre jetzt falsch, den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt anzubieten. Sie können sich auch bewerben, weil dann würden wir ihnen ja einen exklusiven Zugang auch zu deinem Mietsystem bieten. Nee, das wird in einem absolut fairen, anonymen Verfahren, also wer sich bewirbt, darf sein Geschlecht nicht nennen, seine Herkunft und so weiter. Finde ich gut, ja. Genau. Aber könnt ihr euer Löschen natürlich in den Topf werfen, auch wenn ihr einen Informationsvorsprung habt. Das finde ich persönlich nicht so gut, aber so ist das halt normal. Also Informationen kann man nicht gleichmäßig verteilen. Ja, Informationen sind auch wertlos. Ja. Sagt man ja. Sagt man. Gerade in einer Pandemiezeit sind Informationen vollkommen wertlos. Informationen sind das neue Mehl, sagt man ja. Ja, du kannst viel draus machen, aber du kommst auch ohne zurecht. Ja, genau. Es geht auch ohne Mehl mal so ein Tag oder zwei. Ich habe schon Tage ohne Mehl verbracht. Wann hast du das letzte Mal Mehl gegessen? Also wirklich so einen Löffel Mehl. Ich glaube, im Sommer auf irgendeiner Party mal auf so einem Schlüssel hat mir jemand ein bisschen Mehl angeboten. Aber das war, glaube ich, das letzte Mal, als ich Mehl konsumiert habe. Ja, ich habe mir angewöhnt, immer eine Tüte Mehl am Abend zu essen anstatt Chips. Ich glaube, das ist gesünder. Einfach so. Naja, die haben ganz schön viel Kohlenhydrate. Ja, Mehl. Das ist mir dann auch. Chips hat wenigstens noch Fett und Salz. Ja. Ja, vielleicht sollte ich mal mit dem Packung Mehl am Abend aufhören. Ja. Wusstest du übrigens, dass Karl Marx hatte 4 Töchter und die hießen alle Jenny? Wirklich? Ja. Nee, wusste ich noch nicht. Alle vier Töchter. Das weil neulich ich habe neulich ein sehr nettes Kompliment gekriegt von einer Bekannten. Die hat gesagt, habe ich über eine Ecke gehört, so, oh, Peter ist so cool, ich werde alle meine Kinder nach ihm benennen. Also sehr nettes Kompliment. Ja. Und dann dachte ich, geht doch gar nicht, du kannst doch nicht alle 3, 4 Kinder Peter nennen. Sie meinte dann, die macht das irgendwie mit Betonung dann jeweils auf einer anderen. Peter. Ja, das war es eigentlich. Ja. Irgendwie alle, jeder Buchstabe wird mal anders betont. Aber dann habe ich gestern gehört, dass Karl Marx Töchter alle den gleichen Vornamen hatten. Ja, aber das ist dieser Eifelhumor, weißt du? Karl Marx war ja, die Trierer werden sich dagegen wehren, dass sie zur Eifel gehören. Das stimmt auch nur für einen kleinen Fleck von Trier, dann kommt die Mosel. Aber liegt halt nah an der Eifel. Wahrscheinlich hat Karl Marx nämlich auch tatsächlich die ganze Zeit der Eifeler Platt geredet. Vor allem, Leute, wir müssen die Jüter ganz anders verteilen, das geht so nicht. So hat Karl Marx wahrscheinlich gesprochen. Der hat nämlich so einen Einschlag gehabt, der war nämlich dann auch noch von der Grenze nach Luxemburg oder so. Der ist wahrscheinlich nämlich so in die Dinger reingegangen und hat gesagt, Leute, hört mal zu, wir müssen das anders verteilen, das geht so nicht. Das Kapital hat die ganzen Güter und die Proletariat schuftet sich einen ab, wird aber nicht beteiligt an den Gewinnen. So können wir nicht weitermachen, wenn es dann einen festen Lohn gibt. Da sind die irgendwann nicht mehr motiviert, hier kriegt den Palästen, ne? Leute, siehst du, diesen Spirit. Du wärst auch ein guter Kommunist. Ja, deswegen haben die auch alle sofort so... Ein guter Universalgelehrter wärst du. Ja. Vielleicht solltest du mal was mit Universalgelehrtheit machen, beruflich. Ja, die Universalgelehrten sind ja irgendwann ausgestorben. Ich würde mich nochmal anbieten. Marx war ja der Letzte. Ja. Ich würde mich aber anbieten. Ja, du bist der nächste Universalgelehrte. Ich meine, ich bin ja jetzt gerade bei dir. Hier sind ganz schön viele Bücher. Tribute von Panem. Die sind von... das ist auch gut, dass du genau Titanic, das nennst. Mädchen. Ja, auf jeden Fall ganz universell. Ja, auf die Bibi und Tina noch. Murp heißt ja ein Buch. Oder Merp. Ja. Genau, deshalb Beweis, dass du universell dich weiterbildest. Fuck you very much, sehe ich hier. Ja. Der hat aber im Original auch The Payback heißt, dieses Buch. Und im Deutschen, das ist wie bei Filmen, hat der Verlag gedacht, anstatt dieses Buch The Payback zu nennen, nennen wir doch einfach auf dem deutschen Markt Fuck You Very Much. Verkauft sich gut, Fuck You verkauft und so. Verkauft sich super. Das war der Grund, warum ich eigentlich nicht kaufen wollte. Mhm. Ja. Aber ist das Buch wenigstens gut? Es ist, ja. Ja, gut, das immerhin. Kann man lesen. Aber was ich nochmal zurück zu Karl Marx' Töchtern, ja. Was ich da interessant fand, dass die Jenny hießen. Also, das ist jetzt nicht so der 1850 Vorname, oder? Ja, Uwe war ein moderner Typ, weißt du. Der eher so 1980 bis 1995. Ja, das machen wir jetzt einfach mal hier. Den Namen habe ich abgeschnappt hier. Der war ja auch international viel unterwegs. Vielleicht war er kurz dann. Jetzt bin ich im England. Ja, vielleicht hier die Arbeiter. Engels hat in England gelebt, ja, Engels, zwischendurch mal. Natürlich hat Engels in England gelebt. Ja, soll er sonst gelebt haben? Klar. In den Niederlanden. Engels war anscheinend so ein richtig cooler Saufbuddy. Ja, ein guter Freund. Ja, so ein Saufbuddy. Ja, wenn ich der Universalgelehrte bin, willst du mein Engels sein? Ich bin ein ganz guter Saufbuddy. Ja. Du bist ganz. Kann ich bestätigen. Du bist ein gelehrter Mensch. Ja, und dann bist du Marx und ich Engels. Ja, und du musst den Engels ja nicht zu sehr in den Schatten ausstellen. Du bist ja auch sozusagen die Promomaschine. Also der Engels war eine sehr gute Promomaschine auch für den Karl. Genau. Der hat. Ja, ich bin jetzt nicht so gut da bewandert in dieser Geschichte, aber er war so unterwegs und Karl war zu Hause schlau, oder? Ja. Ja, so wie bei uns. Karl war auch manchmal unterwegs. Ja, klar. Mal nach Luxemburg tanken, das macht man als Trierer so. Und Kippen holen. Kippen holen, Kaffee, Kippen, Schokolade und tanken. Und dann ab und zu mal wahrscheinlich ob der Mosel so ein bisschen Tretboot fahren. Tretboote waren ja im 18. Jahrhundert. Was Trierer halt so machen. 19. Jahrhundert. Waren Tretboote die Spielplatzrutsche des 19. Jahrhunderts war ja Tretboot. Ist das so, ja? Ja. Also das da waren Guck, heute wieder ein Beweis, dass du über eine Rutsche, da findest du über ein Tretboot und Minigolfplätze. Das ist wieder ein Beweis, dass du universell einfach alles ich weißt. Ich kann zu allem was erzählen. Spielsachen aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, oder? Ja. Wann war Marx? 1850. Ungefähr, ja. Würde ich sagen, ja. Ist ja so wie Kokos so giftig sind. Ist ja, kommt ja nicht oft das eine oder andere Jahr. Ja, an, komm. Ja. Aber vor allen Dingen auch faszinierend, die Boote hießen damals gar nicht Tretboote, sondern Anti-Stress-Boote. Also Anti-Stress-Bewegung gab es Astrezoli. Astrezoli. Astrezoli-Boot. Astrezoli-Boot. Ja, das wissen viele gar nicht. Also im Endeffekt sind wir die Neuerfindung des Universalgelehrtentums plus auch gute Produkterfinder. Aber das machen wir für die Allgemeinheit. Vielleicht sollten wir unser Geschäftsmodell dann nochmal überdenken, das Billigste einzukaufen. Wir verschenken wir verkaufen einfach. Wir verschenken den Scheiß. Wir verschenken den Scheiß. Aber nur an Leute, die gestresst sind. Gestresst sind und arm. Arme Gestresste. Die dürfen nichts besitzen, diese Menschen. Allgemein nichts besitzen. Hm. Aber wie ist das, wenn wir denen jetzt zum Beispiel so einen Anti-Stress-Kleberhand für an die Fensterscheibe zu patschen? Das besitzen schenken? Die dann. Das wäre dann deren erster Besitz. Genau. Dürfen die dann und noch einen dann zweiten sind Besitz von uns bekommen? Also wenn wir dann ein neues Produkt haben, so den Anti-Stress-Kleber. Ja, die Scheißdinger halten ja nicht lang. Die sind ja nicht am Wochenende kaputt. Stimmt. Also deshalb. Das Einzige, was man wirklich gut verschenken kann, mit der Warnung, aber auch nur drin zu benutzen, wäre ein Anti-Stress-Flummi. Wenn du alle Fenster zu hast. Ein Flummi ist eigentlich wie das Spielzeug-Äquivalent zum Wellensittich. Solange die Fenster und Türen zu sind, hast du viel Spaß mit dem Flummi. Ja. Aber sobald es irgendwie rausgeht, hast du keinen Spaß mehr mit dem Flummi. Sobald der einmal irgendwie durch das gekippte Fenster, dann den siehst du nie wieder. Nie wie so wieder. Ein Wellensittich. Stimmt, ja. Damit ist der Flummi der Wellensittich unter den Kinderspielzeugen. Das muss man wirklich so sagen. Ja, aber beim Flummi fühlt man sich nicht so dominant als Mensch. Weil, also Wellensittich, was ist das asozialste Haustier der Welt? Es ist ein Vogel in einem Käfig. Also ja. was denkt sich der Mensch? Sieht ein Tier und denkt, oh, du kannst fliegen. Fick dich. Hier. Jetzt nicht mehr. Arschloch. Stimmt. Ja, das ist eine typisch menschliche. Ja, was war der erste Gedanke? Ach, die fliegen so gern. Ich glaube ja eher, dass man angefangen hat, die Wellensittiche in, sag mal, zimmergroßen Käfigen zu halten, wo sie dann wenigstens noch so ein bisschen fliegen konnten. Und dann ist aber so gewesen, ja Mensch, aber so einen großen Käfig kriege ich nicht in die Wohnung rein. Also ein kleiner tut es doch auch. So ja, einfach, ja. Fliegen, komm. Flattermann. Ich glaube eher, dass es war so, fick dich, ich will nicht, dass du fliegen kannst, weil ich kann auch nicht fliegen, du Arschloch. Ja, eher so Neid. Auch. Scheißvogel. Ja, Scheißvogel, ja. Ja. Würde mich auch nicht wundern, dass ist wahrscheinlich biologisch einfach nicht gegangen, weil rein theoretisch, wenn der Mensch zuchtmäßig hinbekommen hätte, hätte er als erstes den Vögeln, die er als Ziervögel hält, Fliegen abtrainiert einfach. Ja, weggezüchtet und sich selber hingezüchtet. Ja. Flügel. Dann, aber Menschen sind zu dann schlecht. Dann gäbe Wellensittich auf einmal mit so einer großen Nase oder ein Mikrofeld sogar schon. Ist da ein Wellensittich drauf gelandet? Ja. Es tut... Das gehört dazu. Das nee, macht tut, große, also mir tut es nicht leid. Nee, das macht auch jeder große, gute Podcast. Einfach mal muss auch mal ein bisschen rumpeln, weil rumpeln ist das, was die Leute hören wollen. Ach, übrigens rumpeln. Hatte ich mir noch notiert. Das ist nämlich nah dran. Wir haben ja auch mal das Wort mümmeln, wollten wir groß machen. Und ich finde das Wort ruppen auch sehr schön. Kannst du das mal da rausruppen? Sollen wir das mal da reinruppen? Weißt du, für also das ist das heftigere Orgeln. Also du kannst eine Sache rausorgeln, der fummelt sie halt so rum oder so. Und wenn du aber zu viel vom Orgeln hast, dann fängst du an zu ruppen. Okay, ich bin so sehr bei Rupfen gerade und in irgendeinem Dialekt wird es rupfen, also rausrupfen, kennst du ja, oder? Ja. Das ist mir zu nah am Rupfen dran und Rupfen ist nur rausrupfen. Du kannst nichts reinrupfen irgendwo. Ja gut, dann abgelehnt, finde ich. Entschuldigung. Okay. Wir haben Orgeln, wir haben Wir haben Orgeln. Wir haben Orgeln, wir haben Mümmeln, also wir haben schon zwei ganz starke Vokabeln. Ja, aber Ruppen kann man wunderbar verwenden. Ja, also, ich wollte mal vorstellen. Es ist deswegen ein, reden wir ja miteinander. Es ist ein Verb, was man verwenden kann. Also ich bin Universalgelehrter auch, weil ich auch mit berechtigter kausaler Kritik umgehen kann. Und wenn er zu nah am Rupfen ist, der Ruppen, ja. dann okay. wird Ruppen. Danke, dass du da wird damit umgehen kannst. Du bist mein Engels. Ich muss auch auf du dich bist hören. Mein Max, ja. Ja. Aber heute fällt es aber. Heute ist Erdbebenzeit hier. Neulich war wirklich eins. Egal. Was ich sage, Ruppen ist aber auch ein bisschen die Verbisierung des Wortes Rupp, oder? Ja. So, sag mal. Es gibt ja das Wort Rupp. Ja. Und Ruppen ist halt. Stimmt, ja. So ja. Wie die Orgel. Ja. Ja, gut. Ja. Und manche Leute haben Assoziationen mit einem Rupp. Ja, andere nicht. Andere nicht. Andere ja. Nicht. Ja. Wenn man eine hat, dann hat man ein Problem ein bisschen. Hat man so, ich will ja. Nur noch dein Ruppenwerfen ein bisschen wegdissen. Vielleicht kommt das auch daher. Ja, vielleicht ist dieses Wort Rupp unser Stalin. Ruppig. Ja. Naja. Rupp ist Stalin. Ja. Du bist Marx, ich bin Engels und Rupp ist Stalin. Ja, wer auch immer das ist. Also, okay, cool. Haben wir das abgehakt? Abgehakt. Wie sieht es aus? Ich hätte noch eine Sache, ich hab 100 Sachen. Die ich noch vor der Pause gerne machen würde, weil ich habe mich heute dafür entschieden, unsere beliebte Rubrik Thomas Müllers, oh ja, die nicht Thomas Müller vom FC Bayern sind, ich mich tatsächlich den ganzen Tag schon drauf gefreut. Ja, ich habe mir heute aber gedacht, dass ich nicht immer die Prominenten auch hervorheben will, sondern auch normale Thomas Müller. Dann ist natürlich die Frage, die kann man ja nirgendwo nachlesen. Deswegen ist das jetzt einfach mal eine Vermutung, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ihn gibt. Deswegen sei hier ausdrücklich erwähnt, wir denken an dich, Thomas Müller, circa 43 Jahre und er ist Schreinermeister aus Wanne-Eickel, habe ich mir gedacht. Ah ja, ja. Wanne-Eickel ist im Ruhrgebiet. Ja. Ja. Ich glaube fest, ihn gibt es und wir grüßen dich jetzt, lieb Thomas Müller Schreiner, aus Wanne-Eickel. 43, Wanne-Eickel. Ja. Glaubst du, der hat auch was mit dem Garagenmann und seinem Freund zu tun? Ich hoffe doch. Ob die manchmal rumhängen, aber wenn ja, man vorbeigeht? Oder wenn der Garagenmann Hilfe braucht. Dann, also handwerklich gute Hilfe, die der ja. Freund leisten kann. Dann ruft er Thomas Müller, den Schreinermeister aus Wanne-Eickel. Ja, ja, Thomas. Ich bin so, Thomas, komm mal vorbei, Das kann man, ich kann einfach kein Ruhrgebiet sein. Ich bin ehrlich gesagt aber tatsächlich ein bisschen irritiert, dass wir nach der letzten Folge noch von keiner TV-Anstalt angerufen wurden, um der Garagenmann und seinen Freund zu produzieren. Ja, wir wurden nicht angerufen. Also ich auch nicht. Ich wurde auch nicht angerufen. Du wurdest, ich wurde nicht angerufen vom WDR. Nein. Okay. Nein. Ich warte auch noch drauf. Mal gucken, ob, ja. ob also du führst sind. Noch keine Gespräche über diese Serie. Nein, mit dem WDR. Nein. Also okay. Hat nee, sich noch keiner gemeldet bei okay. mir. Nee. Vielleicht sollten wir jetzt kurz beim WDR anrufen, wie es mit dem Skript steht. Nee, jetzt nee. Um die Uhrzeit doch nicht mehr. Nee. Also jetzt würde ich nicht mehr anrufen. Ich würde sonst einfach mal beim... Nee. Die haben bestimmt nein, auch nein, ein Telefon. Jetzt, brauchst jetzt Ding, nicht zu machen. Dass ich einfach mal brauchst laut jetzt, anrufe brauchst und jetzt, frage. Brauchst du jetzt nicht zu machen. Nee. Pitchen würden gerne. Nee. Hey, ist dir mal aufgefallen? Lampen, ne? Lampen. Guckst gerade auf eine Lampe und sagst Lampe, was ist denn los? Ich liebe Lampen. Du wirkst irgendwie fahrig, sollen wir mal eine Pause machen? Ja, ich würde eine machen. Okay, weil irgendwie wirkt das so, als hättest du irgendwas zu verbergen. Ich mach mal kurz, ich muss, ja, muss lässt scheißen. Luft rein, Luft ist gut. Ja, wir müssen auch unregelmäßig lüften, dass die Viren kein System erkennen und genau. unserem Lüftverhalten. Und ihr kriegt jetzt einen pumpigen Track oder so. Oder irgendjemand redet was Komisches. So wie das alle Podcasts machen. Wir spielen halt jetzt irgendwas ein als Pausenmelodie. Ja, ganz normal, wie immer halt. Und dann kommt euch sehr kurz vor und in Wirklichkeit machen wir uns jetzt ein Butterbrot. Ja, lass uns doch noch ein bisschen drüber sprechen, was jetzt gleich passiert. Genau, also ihr hört jetzt Tüdelü, und wir machen so Rumpelpumpel und ruppen irgendwelche Sachen raus. Ich genau. glaube, wir mümmeln mal was. Genau. Bis gleich. Fühlt euch unterhalten. Darf ich noch eine Sache? Neulich habe ich mal wieder fühlt euch gedrückt den Satz gehört. Fühl dich gedrückt. Ja. Ja, ich habe keine Erinnerung mehr dran, so. wie sich das anfühlt. Deshalb ist das eine komplett schwachsinnige Verabschiedung. Stimmt. Also das letzte Mal gedrückt habe ich, glaube ich, im März 2019 jemanden. Okay, also fühlt euch unterhalten und wenn ihr wisst, wie drücken geht, drückt einfach einen Knopf oder so. Bis gleich. Ist das ein wunderbares Bad? Ich bin begeistert. Das ist für coole Piraten. Mit dem blauen Waschschaum können sich wilde Piraten waschen und pflegen. Sehr interessant, da wird wohl gleich der Schaum rauskommen. Ich habe schon mal eine Badewanne vorbereitet und dann schaue ich mal, wie das hier aussieht in der Badewanne. Oh, da kommt der Schaum. Da kann man wirklich eine tolle schaumige Wanne mitmachen und sich auch gegenseitig bespritzen in der Wanne hier. Spritzen in der Wanne hier. Auch erkennen, wo unten ist das Wasser und hier der Schaum, der schwimmt wirklich nur oben hier auf dem Wasser drauf. Ja, ihr habt jetzt wahrscheinlich was genossen und wir haben gemümmelt. Wir haben gerubbt, haben wir. Ah, ist auch schön, aus der Pause rauszugehen, mal so unaufgeregt, nicht so radiomäßig. So, hey, da sind wir wieder und dann geht es ja auch relativ schnell runter, wenn man einfach redet. Ja, so ein paar Äs und Du, da genau. Wir ja auch ein öffentliches Format sind und viele Leute erreichen, ich habe eine beunruhigende Beobachtung gemacht, finde die aber eigentlich auch ganz lustig. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar kennst du ja, klar, du kennst sie, hier in Nopper stehen sie überall rum, diese zu verschenken Kisten vor Haustüren, vor Häusern und so, wo Bücher drin sind und so weiter. Ja, alle 3 Meter. Alle 3 Meter verschenkt irgendjemand seinen Müll von zu Hause. Und manchmal sind da ja nette Sachen drin. Ich habe mal einen Trinkklobus gefunden, der hier auch in diesem Raum steht, wo ich mich sehr gefreut habe. Den habe ich sofort mitgenommen mit einem zu verschenken Schild dran. Aber meistens ist es ja ein Riesenschrott, der da rumsteht. Also gesamtes Mobiliar, also meine komplette Einrichtung besteht aus zu verschenken Scheiß von der Straße. Siehst du, ist eigentlich eine gute Sache. Es sind auch mal Sachen dabei. Ich habe auch schon mal Sachen rausgestellt, wo ich dachte, die könnten vielleicht jemanden interessieren. Wie so eine Kleiderstange oder so. Also, weißt du, so eine Rollbahn. Ja, ja. Die war mal als Ersatz. Einen gelben Sack. So. Nee. Kann man ja auch brauchen. Nein, halt. Es gibt so, wo du halt so Jacken dranhängen kannst, so eine rollbare Kleiderstange. Die rausgestellt und dachte, die interessiert wahrscheinlich keinen, aber man kann sie ja mal rausstellen. Und da war wirklich, ich habe sie rausgestellt, habe hier drin den Papiermüll zusammengetan, also in einen Karton gepackt, bin zur Mülltonne gegangen und da war ja schon weg, der Kleiderständer. Habe ich gedacht, funktioniert. Aber jetzt mittlerweile, glaube ich, nutzen Leute das auch, um den Müll einfach loszuwerden, den sie nicht in die Tonne werfen können. Weil ich bin jetzt schon ein paar Mal an zu verschenken Kartons vorbeigegangen, wo halt einfach alter Putzbedarf drin ist, so wie Atta-Scheuer-Milch oder auch WC-Reiniger oder so, weil der als Sondermüll gilt. Du kannst halt ja nicht einfach so in die Tonne werfen, glaube ich. Also aber vieles davon. Klo kannst du es kippen oder was? WC-Reiniger. Ich glaube, da wird in der Dosierung macht das Gift oder so. Mhm. Aber wahrscheinlich kann man auch in Klo kippen, aber auch manche Sachen kann man halt wie alte Farbdosen. Also ich würde nie Kloreiniger ins Klo kippen. Nie. Okay. Niemals. Ist dein Ding. Ich bin da bei Hitler? Nee, bei Arthur Spooner von King of Queens, da guckst du ja nicht, aber der sagt, Roggenmehl ist halb so günstig und bringt das Doppelte. Das geht für alle Lebenslagen. Einfach Roggenmehl benutzen. Okay. Kannst du auch zur WC-Reinigung benutzen. Ah ja. Auf jeden Fall habe ich da auch schon alte Farbdosen, Terpentindosen und so weiter die letzte Zeit in diesen zu verschenken Kartons. Das heißt also, wenn du Müll im Keller hast, also Lack, der schon lang eingetrocknet ist und so, einfach mal draußen Karton machen mit zu verschenken. Okay. Und dann, gute Idee eigentlich. Ja. Finde ich gut. In unserer Sicherheitsgesellschaft Deutschland, wo Kinder sich nicht mehr so leicht vergiften können, da nochmal eine neue Tür aufzumachen. Ja, man muss irgendwie Wege einfach finden für die Kinder, die sind so von den Helikoptereltern beaufsichtigt, finde ich richtig gut, dass man neue Gefahrenquellen aufmacht, weil man zu faul ist, seinen Sondermüll an das Sondermüllmobil zu bringen, einfach mal zu verschenken, auf die Straße stellen, gucken, was passiert. Ja, irgendjemand wird schon mitnehmen. Ja. Ich hatte mal den Fall, dass ich wirklich Sperrmüll angemeldet habe und den ganzen Schrott aus meinem Keller, was sich so ansammelt, eine alte Waschmaschine, ein Kühlschrank, ein kaputter Staubsauger. Hattest du auch so einen aufblasbaren Flattermann? Ja, klar. Ja, okay. Und genau, den Staubsauger, den hatte ich aussortiert und nicht weiter benutzt und zum Müll gemacht, weil als ich ihn benutzt hatte, hat er angefangen zu rauchen. Okay, ja. Ist er so ein Teenager, der gerade anfängt zu rauchen? Nee, also er hat gequalmt. Wäre aber auch ganz cool, wenn er einfach sich mal ein Päckchen Kippen gekauft hätte. Das wäre noch cooler gewesen. Nee, aber weil der zieht die ja voll schnell weg. Aber okay. Pass auf, was passiert ist. Also ich habe gerade diesen Müll rausgeschleppt, den Staubsauger, bin wieder reingegangen, wollte das nächste Gerät holen, kommt zurück, Staubsauger weg. Also irgendein armes Schwein hat diesen brennenden Staubsauger dann mit nach Hause genommen. Hast du danach die Lokalpresse mal nach Wohnungsbränden immer gecheckt? So, defekter Staubsauger setzt mehr Familienhäuser in Brand. 900 Tote in Nopper West. Ja. Oh, ach, den Zusammenhang hatte ich damals gar nicht hergestellt. Ja, jetzt heute. Aber ich erinnere mich an diese Krankenwägen und Feuerwehr. Ups. Naja, das ist Jahre her. Ich bin mir da aber auch relativ sicher, dass jemand, der so einen Staubsauger mitnimmt, den beim ersten Mal schon irgendwie testet und einen Blick behält. Ja, er steckt ihn ein und macht ihn an und dann fängt er halt an zu brennen. Das kann ja mal schnell gehen. Ja. Dann kann man da aber noch reagieren, vermute ich mal. Ja, beim nächsten Mal schmeiße ich das Ding einfach in den normalen Müll. Ja. Also noch ärgerlicher wäre gewesen, wenn ein Staubsauger als Raucher in Nichtraucherhaushalt gekommen wäre und hätte dann da immer seine Kippen weggezogen. Und schon wieder eine weg. Weißt du, wie viele Zigaretten zieht so ein Staubsauger in einer Stunde weg? Weil der hat ja richtig Saugkraft. Das ist ja ungefähr so wie Helmut Schmidt. Ja, der Staubsauger sind die Helmut Schmidts unter den Elektrogeräten. Ja, genau. Ja. Weil ich habe noch nie eine Spüle rauchen sehen. Nee. Spülmaschine. Da werden sie auch immer nass. Ja. Und stimmt, die rauchen gar nicht. Ja. Nichtraucherspülmaschinen. Nichtraucherspülmaschinen, ja. Ich habe heute auch wieder Sachen aus meinem Keller. Was ist denn heute los? Das ist lauter Zufall. Ich habe heute Sachen aus meinem Keller in Müll geschmissen, weil ich schmeiß gerade Sachen weg. Und im Keller war so ein wie verkaufe ich das jetzt? Irgendein alter ehemaliger Mitbewohner von mir hat mal im Suff auf dem Heimweg so eine Polizeiabsperrpylone, so ein grünes Ding, so Polizeiparkplatzmarkierungs Ding geklaut. Sogar von den Ordnungskräften. Ja. Und die war jetzt noch in meinem Keller. Ah. Und wie entsorgt man sowas? Einfach auf die Straße stellen. Also, da komme ich jetzt gerade drauf, weil ich habe die dann in mehrere Müllsäcke eingepackt. Achso, hast gedacht, du gehst auf und dann in Müll getan und dann noch andere Müllsäcke obendrauf gestellt. Also ich hätte die wirklich an die Straße gestellt, weil ja, irgendwann das wäre eigentlich schlauer gewesen. Hätte irgendein betrunkener Student, die mitgenommen, hätte sich voll gefreut, der Polizei so eine Polizeipylone geklaut zu haben. Aber gerade kommen oder keine Studenten und Studentinnen vom Saufen aus der Stadt. Dann wäre die Polizei vorbeigekommen und hätte gesagt, oh Mensch, da ist ja unsere Pylone. Die suchen die wahrscheinlich. Suchen wir seit 2011. Ja, genau. Von der Staatsgalerie, da war die doch immer so schön. War das der Tatort? Das ist noch nicht verjährt. Ja, ist von der Röhre nach Hause gelaufen. Ah, da müssen wir aufpassen. Naja, ich meine, solange wie es die Röhre nicht mehr gibt. Ja, das ist der Maßstab, wenn Sachen verjährt sind. Ach so, wenn die Prä- und nach. Die Straftat Röhre. Ist ab dann nicht mehr Straftatbestand, wenn der Club, in dem du vorher warst, oder die Kneipe, in dem der du vorher nicht warst, mehr gibt. Nicht mehr gibt. Okay, ja. So ist die Regel. Das heißt, wenn die Röhre jetzt noch existieren würde, weil kein Bahnhof gebaut würde. BGB, Paragraph 947, ja. Absatz Z. Z sogar? Mhm. Okay. Also aber wenn die Röhre jetzt noch existieren würde, dann hätten wir jetzt gar nicht darüber reden können. Von daher ist es voll gut, dass die Röhre dicht gemacht hat. Ja, gescheuert. Ja. Das wusste ich, sonst hätte ich es ja nicht erzählt, wäre ich bescheuert. Oder mein Anwalt hier. Ja. Ja, cool. Wie sind wir drauf gekommen? Ach, Giftmüll vor die Straße stellen. Ja, Sachen entsorgen, ja. Aber das ist eine gute Idee. Ich entsorge gerade recht viel. Ich habe ich bin gerade in so einer Phase in meinem Leben, wo du entsorgst. Wo ich Sachen entsorge. Ja. Und ich schmeiße die einfach in den Müll. Ich stelle sie in Zukunft einfach auf die Straße. Ja, also ich find dieses zu verschenken, da kann man auch viel drüber meckern irgendwie, weil Leute Müll rausstellen oder so. Aber wenn jemand da vorbeigeht und sich drüber freut, ist ja auch ganz gut. Wenn sie mal mitnimmt, ist ja okay. Ja. Es muss halt irgendwas Nettes sein auch zum Beispiel. Also wenn ich jetzt meine Komplettbox Police Academy zum Beispiel rausstelle, weil man keine DVDs mehr guckt, da kommt 100% jemand vorbei und denkt sich, was? Eine Komplettbox Police Academy? Ja, der würde dich dann ausfindig machen und dir Geld bringen. Sag mal, bist Gold du bescheuert? Das und dir eine knallen. Ne? Ja. Hättest du die Filme ab dem fünften Teil spätestens bis zum siebten Teil rausgestellt, vollkommen normal. Aber die ersten vier bist du des Wahnsinns. Ja, stimmt. Ja. Obwohl man den ersten kann man auch vernachlässigen, da war Zed noch nicht dabei. Ja, alle ohne Zed sind Schwachsinn. Braucht man nicht. Naja, man sagt ja, macht kaputt, was euch kaputt macht. Wir Kommunisten sagen das ja. Ja. wie sehr lebst du nach diesem Credo, Motto, Einstellung? Ja, ich mache, seitdem ich kein Jugendlicher mehr bin, eigentlich wenig kaputt. Okay. Also wirklich, also machst du Sachen noch kaputt? Ja, mich selber tatsächlich. Ja, aber du machst dich ja auch kaputt. Alles genau, ja, ja, das ist hier der Kreislauf. Scherben waren sehr philosophisch, weil genau. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Eigentlich ist da nur die Erkenntnis, dass du dich selbst kaputt genau, machst. Genau, das war so ein Kreislauf. Das ist ein Perpetuum mobile des Kaputtmachens. Genau. Ja. Weil deswegen sind wir der. Ich mache mich kaputt Podcast, durch ja. Schlechte Ernährung, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum. Ja, aber du machst dich auch. Und deshalb bestrafe ich mich, um mich kaputt zu machen. Ja. Ja, finde ich ja. Gut. Ja. Ja, also das ist mein Riot gegen das Establishment. Cool. Ja. Ich mache mich selber kaputt. Und was ich auch noch sagen wollte, was ganz gut dazu passt, der mexikanische Präsident heißt AMLO. AMLO? AMLO. Das steht irgendwie für Amadeus Martinez Lorenzo Orioles, was weiß ich. Das ist wie AKK. Ah. Die haben in Mexiko auch einen AKK. Oh, das ist aber schön. Ja. Ja. Das hat sehr gut gepasst jetzt zu. AKK bei uns nicht mehr so die Rolle spielt. Also ja, aber in der medialen Berichterstattung. Ja. Ja. AMLO. Ja. Sollen wir kurz an Annegret Kramp-Karrenbauer einfach. Sollen wir die mal kurz anrufen? Nee, als auch als Zeichen, weil auch das Saarland und da. Das ist ja auch so Mainstream, das Saarland zu dissen. Und auch wir haben das lange getan. Einfach nur als schönen Gruß an das Saarland, dass wir kurz einfach alle, wirklich alle, auch du, in dessen Ohr wir jetzt sind. Ganz kurz mal aufstehen jetzt. Genau, kurz aufstehen, beschämt zu Boden blicken. Und dann schweigen wir einfach mal, ich würde sagen, schon gute 5 Minuten für AKK. Ihr könnt ja einfach vorskippen, dann sind wir wahrscheinlich wieder am Reden. Vielleicht skippen wir auch einfach. Wir können ja die 5 Minuten dann rausschneiden. Genau, ja, das ist auch ein HörerInnen-Service von uns. Wir schweigen jetzt mal alle 5 Minuten, aber wir skippen das für euch. Wir schneiden das raus, ja. Okay. Wow, das waren 5 Minuten. Wow, finde ich aber gut, war eine intensive Erfahrung für uns. Du hast, auch, du hast da noch ein bisschen Tränen? Ja, das ist eine Träne, ja. Ja. Ja, so, ist weg. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe an Papa gedacht. Also an unseren Vater Helmut Kohl. Himmel. Ja, weil die Pfalz grenzt ja auch wieder ans Saarland und irgendwie bin ich dahin gekommen. Wie kommen die da alle her? Karl Marx. Ja, Wahnsinn. Kurt Beck. Helmut Kohl. Oskar Lafontaine. Erich Honecker. War Saarländer. Ich sage einfach die Namen, die du sagst. Ja. Aber Erich Honecker war tatsächlich Saarländer. Jogi Löw. Dieter Bohlen. Nein, Jogi Löw kommt doch irgendwo aus Hans-Georg Maaßen. Ja, auch wieder. Adolf Hitler. War Saarländer, ja. Man kennt ja den Mozart. Ja, Mozart. Aber im Saarland gibt es ja wirklich den schönen Ort Einöd. Und da neben Einöd direkt ist nämlich Braunau am Inn. Ja, das ist doch in Österreich, oder? Du hast doch eben behauptet, Hitler kommt aus dem Saarland. Da kann Braunau am Inn ja nicht. Ja, okay, ja. Komm ja nicht mit Logik, du F-Wort. Ich finde die Emotion gut. Mein Engels muss emotionell sein. Ich bin der Engels, ich bin der aufgedrehte Sauftyp, der in den Kneipen von Manchester die Arbeiter. Manchester, die Arbeiter auf. Oder in Liverpool. Ne, wo hat. Irgendwo hat Engels. Du wiegelst einfach ganz Großbritannien nochmal auf. Ja, genau. Genau. Der wiegelnde Großbritannier oder genau. So. Ja. Engels war so ein sauberer Typ. Der war so sauber wie meine Hände im März 2020. Anfang März oder Ende März? Ja, so Mitte, ab Mitte hatte ich sehr saubere Hände immer. Ja, da hat man mehr auf Hände als auf Atmen geatmet. Ein Wahnsinniger hat man seine Hände gewaschen. Ja, ich bin auch händewaschend an Menschen vorbei, atmend ganz nah in engen Räumen an Menschen vorbeigegangen. Aber Hauptsache, ich war meine Hände am Desinfizieren. Bin ganz eng an Leuten vorbeigegangen, habe ihnen ins Gesicht geatmet. Sie mir, weil wir dachten, ach, atmen, kein Problem, Hauptsache wir berühren uns nicht. Ja, ja, was wird es nächstes Jahr sein? Das, ja, vielleicht also Blickkontakt. Blickkontakt wäre. Blickkontakt. Das wäre aber auch mal ein guter Virus, der über Blickkontakt, dann hätten wir alle so komische. Obwohl, da wären wir auch schnell wieder fertig, weil wenn alle eine Sonnenbrille tragen, dann würden alle extrem cool aussehen. Ja, und man könnte keinen Blickkontakt aufbauen, also mit den richtigen. Aber so richtig coole, verspiegelte. Ja, ja, genau, so 80er Jahre. Ja, genau. Ja. Oder halt so Sonnenbrillen wie in They Live, dieser Film hier, dieser Carpenter-Film. Den habe ich jetzt nicht auf dem, okay. Erzähl. Nee, da findet er eine Brille und dann, das ist eigentlich der Traum eines jeden Verschwörungstheoretikers, weil da sind tatsächlich so außerirdische Echsen, die die Menschheit versklaven. Und die haben immer unter den Werbebotschaften sind die richtigen Botschaften, die die Leute trotzdem wahrnehmen, so wie Consume und so. Dieses ganze kapitalistische System ist manipulativ. Und er findet eine Brille und sieht hinter der Werbung die richtigen Botschaften. Ah, okay. Guter Film. So. They Live. They Live. Von 1900? Carpenter. Weiß ich nicht, 86 würde ich tippen. Okay, oder okay. So. Also, guck ich mir jetzt an. Wie das Ding aus dem Eis. Ich glaube, die waren letztens auch alle bei Netflix. Wir machen kurz. Ihr habt jetzt gleich wieder einen Sprung, weil ich kurz 90 Minuten einen Film gucken muss. Ach so, guckst du den jetzt? Ach, wir gucken den schon, gell? So, da sind wir wieder. Okay. Ja, und wie fandest du ihn? Geiler Film, ja. Kennst du das Ding aus dem Eis? Der ist auch von Carpenter. Ja, den müssen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt nicht. Ah, den würde ich mir noch gern kurz angucken, bevor wir weitermachen. Kennst du den? Also, ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Aber ich würde ihn gerne noch einfach nochmal. Wir gucken kurz an und. Dann sind wir gleich wieder da. Und geil, oder? Super, ja. Wusstest du, der wurde auch nochmal neu verfilmt? Nee, wusste ich nicht. Da gibt es eine neue Verfilmung, die gar nicht so beschissen ist. Den könnte man sich eigentlich auch noch kurz angucken. Ist erst 2 Jahre alt. Alles klar. Wow, wow, Wahnsinn. Wow. Jetzt bin ich noch ganz schön müde. Wir noch den Podcast machen müssen. 3 Filme. Wir sitzen hier jetzt seit 8 Stunden. Wir hätten wenigstens zwischendurch ein paar Abbinder einspielen können. Ich bin auch komplett besoffen, weil wir uns die ganze Zeit Bier reingezogen haben währenddessen. Ich habe ganz so viel getrunken, aber Junkfood ohne. Ich fühle mich so verklebt. Ey. Naja, aber wir haben 3 Filme geguckt. Solltet ihr auch mal tun. Schaut doch jetzt ein paar Filme. Ihr könnt einfach Pause. Sollen wir noch einen gucken? Welchen willst du denn? Herr der Ringe 4. Herr der Ringe 4. Ja. Und? Guter Film, oder? Ja, ich bin unsicher. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, aber. Ja. Also wirklich gar nicht. Er geht nur 9 Stunden. Ja. Gut, dass wir genug Mehl hatten. Ja, Roggenmehl ist halb so teuer und hilft das Doppelte. Ja. Ja. Cool. Finde ich gut, dass wir auch mal so eine Filmnacht gemacht haben. Ja, ja, wie optimistisch bist du, was die Digitalisierung in Deutschland angeht? Weil aus Insiderkreisen heißt es nämlich, dass alle Behörden in Deutschland ihre Schallplatten digitalisieren wollen bis 2035. Okay, machen die da MP3s draus? Ja, auf CD brennen. Okay. Ja. Sollen wir vielleicht da helfen mal? Ich finde brennen? Nee, das ist langsam Zeit, dass wir Bürger auch uns nochmal um unseren Staat kümmern. Der braucht, glaube ich, langsam mal Hilfe. Der ist in diesem bürokratischen Sumpf so gefangen. Stimmt. Dass wir einfach unsere Brenner spenden. Nee, einfach mal vielleicht ein paar Spotify-Abos für die Behörden. Dann müssen sie da. Dann können sie ihre Schallplatten wegschmeißen. Die können sie ja behalten, das ist ja ein Sammlerstück. Die sind auch viel wert. Nein, ich meine jetzt so die normalen, die jeder hatte. Beatles 3. Achso, okay, die können sie auch auf die Straße stellen in einem zu verschenken Karton. Irgendeiner freut sich darüber. Ja, aber jetzt mal im Ernst, du kennst dich ja ein bisschen aus mit Plattensammlungen. Ja. So Zeug, was jeder hatte, also so eine Yesterday. Platte. Die sind nichts wert, weil dann war die Erstpressung irgendwie. Aber die hat keiner hier. So ein Standardzeug, was man sich damals in der Kartoffelrepublik, wo die Beatles ungefähr, die wurde ja 6-stellig gepresst, wenn nicht sogar 7-stellig von den Zahlen her. Und natürlich ist diese einzelne Beatles Let It Be-Platte nichts wert. Aber man kann sie trotzdem zu verschenken. Genau, und ich glaub, aber dann würden wir den deutschen Behörden einfach damit eine Aktion jetzt machen, dass Schaumbad hilft, der deutschen Bürokratie. Ihr könnt spenden über PayPal und zwar an das Xiaomi hilft at PayPal's mit S noch .de. Tuvalu. Dass ihr da Geld überweist und wir überweisen für dieses Geld, also sobald wir wieder ein Monatsabo zusammen haben, schenken wir der deutschen Bürokratie ein Spotify-Abo. Ja. Wahlweise auch Apple Music. Vielleicht haben ja manche Apple-Geräte, das passt zwar nicht zur deutschen Bürokratie, aber dass man das einfach auch anbietet oder auch, dass die Leute sich einfach bei Bandcamp ein Album runterladen können. Dann können sie der Band sogar noch direkt spenden. Wir unterstützen die Digitalisierung deutscher Behörden mit unserem Abo. Das Schaumbad hilft mit Abos. Digitalisierung jetzt statt später. Genau. Ja. Und bis 2035 haben dann alle Behörden ein Spotify-Abo. Jede Behörde hat ein Spotify-Abo. Ja. Sehr gut. Aber eigentlich brauchen die ja keine Abos. Ich glaube, Podcast kannst du ohne Abo hören. Stimmt, ja. Und was hat Spotify noch? Also diese Musik interessiert ja keinen bei Spotify. Ja, aber es geht ja darum, dass die alten Platten digitalisiert werden müssen, dass wir da einfach helfen. Dann wissen die Bescheid, dann können die auch zu ihrem Amtsvorsitzenden gehen und sagen, guck mal, hier habe ich ein Handy. Dann fragt er, was ist das für ein kleines, modernes Gerät? Was ist das? Und dann, ja, das ist eigentlich wie ein Fax und ein Telefon zusammen. Man kann damit sogar im Internet surfen. Dann kriegt der arme Mann einen Schlaganfall und die, ach, vielleicht sollten wir das doch nicht machen. Es wird ein Jüngerer eingesetzt, der erst 85 ist. Und der weiß aber immerhin, was ein Smartphone ist, weil er von seinem Enkel schon mal eins erklärt bekommen hat. Ja, genau. Ja, cool. Also damit helfen wir der deutschen Eine Anleitung in Schriftgröße 72 geschrieben, der Enkel oder die Enkelin. Ja, an die Wand einfach tapeziert. Auf so ein Fußballfeld, auf den Rasen. Home-Button drücken. Achim, wieso? Was ist Home? Was ist Home? Ich bin noch nicht schwul. Naja, das ist der Zuhause-Button. Was? Wie? Da ist kein Haus drauf. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob wir den deutschen Behörden helfen können. Nee, ich glaube, wir sollten die eher in Ruhe lassen. Ja. Und den Kommunismus einführen. Ja, wenn du dafür Werbung in Manchester und Liverpool machst. Ja, ich krieg die Arbeiter dazu. Ich fände trotzdem ganz, ganz schön, dass du wenigstens uns ein Ladenlokal dann auch in London mietest schon mal. Das soll ja relativ günstig sein. Falls wir nochmal so eine geniale Idee haben wie den Krokus-Restaurant. Ich nehme einfach die WDR-Kohle. Wie hieß unser Krokus-Restaurant denn nochmal? Eni von der Krokus hier, so hieß es, von der Krokus hier. Ich weiß es auch nicht mehr. Eni von der Maiklocke sollte ja bei uns arbeiten, deswegen hieß es von der Krokus hier. Hast du eben WDR-Kohle gesagt eigentlich? Nein. Es war, ich meine die Karl-Marx-Kohle. Ah, meine Kohle. Also, ich bin ja Du bist Karl-Marx, ja. Ja, deine Kohle, genau. Mit deiner Kohle bezahlen wir. Wäre ganz gut, wenn du mir Kohle leihst, weil ich würde mir gerne einen roten Bart färben. Den Bart rot färben. Und wenn ich jetzt vier Töchter kriegen, die alle den gleichen Vornamen haben. Ja. Wie würdest du deine vier Töchter nennen? Jonas. Tom? Warum nicht Tom? Von mir aus auch Tom oder Heinz. Heinz. Heinz ist ein guter Name. Heinz, ja. Heinz ist ein guter Name für vier Töchter. Heinz, Heinz, Heinz und Heinz. Heinz. Heinz, komm mal her. Das ist ganz gut, wenn man Bücher im Schrank hat, gell? Da kann man immer sofort Namen sich raus. Robert. Also du hast ja auch wirklich die. Guck mal, einer heißt Oliver, dann heißt der nächste Robert, da gibt es einen Tim, einen Tom, einen Jörg. Paolo, okay. Ja. Heinz, ja. John, okay. Wir werden. Julia. Sebastian, Chris. Das, ist das hier die 7b, die in deinem Bücherregal sitzt? Das klingt wirklich die hintere Reihe. Chris, Sebastian, Tim, Tom und Flo. Ja, die Bücher, die da in der Ecke so liegen, sind auch alle um die Zeit entstanden, glaube ich, als Hurra die Schule brennt. Oh, hier haben wir einen Timur. Ja, da sind ja auch schon andere Namen noch dabei. Ne? Ja, ich bin jetzt auch nur fies. Ja, der eine Typ heißt nämlich Flake. Oder das Buch heißt Flake. Nee, das Flake von Rammstein, der Keyboarder. Ah. Ja. Ist Flake nicht auch irgendeine Droge? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, man nennt, alle Drogen haben 1000 Namen. Ja, ein bisschen Flake. Alle Drogen haben 1000 Namen. Ach, wir sind heute gerade am Ende der Folge. Nee. Das können wir am Ende der Folge, weil wir so gerne raussingen. Flake ziehen? Nee, dass wir einfach neuen Smash-Hit singen. Alle Drogen haben 1000 Namen. Hast du keinen Flake hier mehr? Ich habe aber noch eine Prise Flake. Ah, gut. Ja. Weil ich bin jetzt seit, wie viele Filme haben wir geguckt? Vier. Neun? Vier. Obwohl, wenn man Herr der Ringe Flake, vier als normale Filme betrachtet, dann waren das 9 Filme ungefähr, die man geguckt hat. Ja. Kann man so auf 9 kurze Filme. Eigentlich nur eine Staffel von irgendeiner stinknormalen Serie, die heute kommt. Hast du schon das Hausboot geguckt? Nein. Okay. Hätten wir drüber reden können, aber hast du nicht geguckt. Habe ich nicht geguckt, ne. Ich bin mir unsicher mittlerweile, ob Olli Schulz doch ein super unsympathischer Typ ist. Mal abgesehen davon, dass die uns ja schon wieder was geklaut haben. Ich weiß nicht, ob du die letzte Zeit fest und flauschig... Ja, habe ich. Was denn? In der letzten Folge sind wir doch mit Black Metal-Intro. Ja, ja, ja, ja. Und eine Woche später kommt fest und flauschig mit einem Black Metal-Intro. Diese dummen Wichser. Also, und wir waren wieder vorher da. Da kann man auch nachschauen. Ja. Aber warum ist Olli Schulz ein unsympathischer Mensch? Diese Hausboot-Geschichte ist nicht gut angekommen, oder... Nee, ist da irgendwas Problematisches dabei? Er ist noch immer der sympathische Trottel da, aber er ist auch manchmal auch einfach kein guter Freund, so was dann Finn Kliman betrifft, weil er ihn einfach ghostet, obwohl Finn Kliman Kohle braucht und okay. Sie sich ja darauf eingelassen hatten, dass sie da zahlen. Er ist kein verlässlicher Kumpel. Und das so eine, also da kann man auch nicht holen. Und dann wird er nämlich cholerisch, wenn man ihn darauf anspricht, dass er unverlässlich ist. Das ist so ein bisschen, was mir gezeigt hat, dass wir der bessere okay. Podcast sind. Ja. Und hier, Kliman, kommt der gut weg? Och, der ist eigentlich so ein netter Trottel. Okay. Weil, das ist aber positiv gemeint einfach. Der okay. macht einfach so. Weil, aber vielleicht ist der auch sehr Bubble, gut, der macht ja viel Werbung auch. Meine Bubble ist gerade eher anti-Finn Kliman. Okay. So, das, ich habe es nicht gesehen, deshalb kann ich es nicht beurteilen. Naja, aber der Typ ist ja auch Werber und vielleicht weiß er auch besser, sich zu verkaufen. Das weiß Olli Schulz natürlich nicht, wie man also sich gut verkauft. Er ist ein Ausbeuter, oder? Der lässt halt irgendwelche Hippies umsonst für sich arbeiten. Ja. Und wird selber Millionär. Ja, aber wenn die Hippies arbeiten und er dann aber die Wohnung mietet und die wieder billiger vermietet und dann seinen Garagenstellplatz in Nopper West auch für die Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Ich weiß ja nicht, ob er das tut. Ob er so ein hedonistischer Mensch ist wie du. Ein kommunistisch-hedonistisch. Menschenliebend und... rot wie eine Tomate. Rotes Blut hat er. Rotes Blut. Er hat rotes Blut. Er hat rotes Blut. Er hat rotes Blut. Echtes rotes Blut. Ja. Rotes Blut. Hast du Lust zu singen? Sollen wir verabschieden? Ich habe Lust zu singen. Ja. Ich glaube auch. Also wir haben wieder eine schöne Stunde. Wir müssen uns ja auch langsam wieder reinfühlen. Das war unsere zweite echte Folge. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, sollte unbedingt zurückspringen, weil unsere letzte Folge war, glaube ich, unsere beste jemals. Jemals, ja. Ja. Und da haben wir aber, glaube ich, am Ende gar nicht gesungen, weil irgendwie erinnere ich mich noch, dass wir in einer anderen Dimension, ich war ein paar Tage in einer anderen Dimension, glaube ich. Ja, ich bin gerade erst wieder zu mir gekommen und dann saß ich wieder vor diesem Mikrofon. Er war jedenfalls ganz komisch. Dann verabschieden wir euch doch einfach, verabschieden. Ihr kriegt eine Abfindung. Eine Abfindung. Hier euer Lieblingspodcast aus Nopper. Grenze Nono. Zum Westen, das muss man hier immer dazu sagen, weil Stuttgart Nord, Nopper Nord scheiße ist, bla bla bla. Nopper Nord hat das Problem, dass da sowohl das Bronzenviertel auch dran hängt, also die ganze Killesberghöhe, auch die Halbhöhenlage gehört zu Nopper Nord. Mhm. Aber auch alles um den Nordbahnhof rum wird ja eher sehr proletarisch, also für uns, unsere Ansprechpartner. Ja, und der Mailänder Platz halt auch noch. Und der Mailänder Platz, der auch wirklich... Wie heißt denn der Bürgermeister von Mailand? Mailand. Ah, ja. Ja. Danke. Also vorher hat Mailand ja auch Stuttgart Kiel. Francesco Milano. Milano, ja. Francesco Teodoro Milano. Und... ja klar, seine Tochter ist ja dann später auch Schauspielerin geworden. Nee, der hat vier Töchter, die heißen alle Jenny mit Vornamen. Nee, Alisa heißen die nämlich. Die hat auch bei Wer ist hier der Boss zum Beispiel die Tochter gespielt. Ah. Seine Tochter, also Milanos. Francesco Milano. Francesco Milanos Tochter, Alisa Milano, war die Tochter Wer ist hier der Boss? Also logisch, da war die Tochter vom Bürgermeister aus Mailand. Und Mailand hieß vorher auch Stuttgart. Hans-Jörg Stuttgart. Hans-Jörg Stuttgart war der Bürgermeister. Nee, der hatte schon italienisch. War Luca Luigi. Stuttgart. Ja, cool. So war das damals in Italien. Okay. Die römischen Zeiten. Das einzig Gute ist, dass wir jetzt nicht mehr Stuttgart, sondern Nopper heißen. Sobald jemand jetzt Stuggi sagt, kann man ihn... aus zwei Gründen in den Magen boxen. Ja, vorher gab es nur einen. Was aber scheiße ist. Weil Stuggi sagen echt scheiße ist. Stuggi Boogie Benztown. Stuggi Benztown 0711, ich bin am Start. Vorwahlen vor allem, was soll die Scheiße? Naja, ist ein ganz neues Thema, da sprechen wir nächstes Jahr drüber. 0711, 2022. Stugi Benztown sagt euch tschüss, wir sind jetzt Noppertown. Das Einzige, was erlaubt ist, um die Stadt abzukürzen, ist Kaputtgart. Da finde ich noch immer gut. S finde ich ganz gut. S ist auch gut. S. Ja, aber Dr. K aus S. Onkel P aus S. Egal. Wir singen euch einen schönen Drogensong aus, wie man jetzt sagt, Noppi. Das wird die neue Abkürzung. Das ist traurig, aber ist ja. So. Ja. Du klopfst ein und ich schwing mit. Wie war denn der Song nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich wünschte, ich wäre jetzt Zuhörerin und könnte einfach zurückspülen. Naja, wir singen alle einfach. Drogen haben viele Namen oder sowas. Ja, genau. Drogen haben einfach immer viele Namen. Zum Beispiel Flake oder Flake oder Schore. Schore? Schore. Schore. Nasenpuder oder Mehl. Mehl. Ein Löffel Zucker oder auch Heroin. Bean. H. Blocks. Mufia. H-Block X. H-Block X. Mufia, Rise and High. Wir sehen uns nächste Woche. Ihr seid dabei. Bleibt Disco, ihr Bitches. Und macht mit dem Fehler nächste Woche nach dem Podcast zu suchen. Wir nehmen wahrscheinlich wieder in 3 Wochen auf. Bis dann. Toodaloo, Kangaroo. Fühlt euch gedrückt. Nein, das nicht, weil, ja.